SWR 2 Wissen. Es gibt zwei Prinzipien, das Gute und das Böse. Jedes einzelne von ihnen ist ungeschaffen und ohne Ursprung. Und das Gute, welches das Licht ist, und das Böse, welches die Finsternis und auch die Materie ist, haben nichts miteinander gemein. Der böse Demiurg. Radikale Weltverneinung im gnostischen Manichäismus. Eine Sendung von Rolf Kanzen in der Reihe Schauplatz. Von der antiken Religion des Mani, vom Manichäismus, war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts nur das bekannt, was seine Gegner über ihn berichteten. Christliche Theologen bekämpften ihn, die christliche Kirche ließ deren Vertreter als Heretiker verfolgen und hinrichten. Auch in nichtchristlichen Gesellschaften wurde die Lehre des Religionsgründers Mani unterdrückt und seine Schriften verbrannt. Erst im 20. Jahrhundert fanden Forscher Fragmente, Abhandlungen und Hymnen der Manichäer in weit voneinander liegenden Gegenden, in Ägypten und China, in verschiedenen Sprachen, in Altgriechisch, Koptisch, Baktrisch, Aramäisch, Parthisch, um nur einige zu nennen. Der Unterschied und das Verhältnis der Prinzipien des Lichts und der Finsternis ist das gleiche wie zwischen einem König und einem Schwein. Das eine nämlich hält sich gleichsam im Königspalast als in seinem Eigentum auf, das andere aber, dem Schweine gleich, wälzt sich im Schmutz, ernährt und freut sich also am Gestank. Mit derart drastischen Formulierungen wird das Materielle abgewertet, vor allem der Körper des Menschen. Das irdische Leben bedeutet eine Verstrickung in das Prinzip der Finsternis und sei damit Leiden. Leiden an einer Welt, in der die Lichtseele des Menschen sich nicht zu Hause fühlen kann. Du bist fremd, da du weilst in einem irdischen, befleckten Körper. Die in Ägypten gefundenen manichäischen Textfragmente stammen aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Die nahe der Oase Turfan im Westen des heutigen China aufgespürten aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Der Manichäismus kann als eine der großen Weltreligionen angesehen werden, die die Religionsgeschichte kennt. Den jüdisch-christlich-islamischen Monotheismus sowie den Buddhismus und den Hinduismus. Das ist Konsens unter den meisten Religionshistorikern. Der Manichäismus ist eine ausgestorbene Religion. Und wenn man ihn eine Rebellreligion nennt, denn vor allem wegen seiner weiten Ausbreitung, er war vertreten vom Atlantik bis zum Gelben, bis zum Chinesischen Meer. Dort hatte er seine Gemeinden. Er ist aber in fast allen diesen Ausbreitungsgebieten eine Minderheit gewesen. Es ist dem Manichäismus nur gelungen, in der Zeit von 762 bis in das 11. Jahrhundert hinein zur herrschenden Religion eines Volkes zu werden, der Uiguren. Werner Sundermann ist Iranist an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und bearbeitet seit Jahren die Texte, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts in der Oase Turfan gefunden wurden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den meist sehr schlecht erhaltenen Textfragmenten begann vor etwa 100 Jahren und ist bis heute nicht abgeschlossen. O Seele, woher stammst du? Du stammst aus der Höhe. Du bist der Welt fremd. Mir ist das wohl vertraut, dass der Manichäismus als die letzte Stufe, als die Vollendung der Gnosis bezeichnet wird. Die manichäische Lehre ist sehr stark durch die Gnosis bestimmt worden. Gnosis ist altgriechisch und bedeutet Erkenntnis, Kenntnis, Einsicht. Gnosis als religiöse Idee meint spekulatives Erkennen, spirituelles Schauen der Wahrheit. Gnostiker glauben, dass das Licht, das Gott, unendlich weit entfernt ist und mit dieser materiellen Welt nur wenig oder gar nichts zu tun hat. Er, der nur nach sich selbst verlangt, in der Vollendung des Lichts, begreift das Licht. Was soll ich dir über ihn sagen, den Unfassbaren? Das ist also ein sehr weit entfernter Gott und als solchen erfährt ihn der Mensch auch nicht direkt. Resümiert der Gnostikforscher Karl Wolfgang Tröger von der Humboldt-Universität Berlin. Die Gnostiker hielten es für ein Sakrileg, die Welt mit der Vorstellung eines guten Gottes in Verbindung zu bringen. Sie meinten, der Kosmos, die Erde, die Menschen seien die Tat eines bösen Demiurgen, eines bösen Schöpfergottes, das Werk eines grausamen Zynikers oder sadistischen Irren. Dieses böse Prinzip identifizierten Gnostiker mit Jehova, dem Schöpfergott der Juden und Christen. Die davon zu unterscheidenden manichäischen Gnostiker grenzten sich weniger radikal vom Judentum und Christentum ab. Sie sahen in der Welt etwas, das überwunden werden muss. Gnosisforscher wie der Kulturwissenschaftler Thomas Machow von der Humboldt-Universität Berlin verweisen darauf, dass irritierende Gefühle der Distanz und Fremdheit der Welt und dem Leben gegenüber nicht nur spätantike Gnostiker verspürten. Sozusagen meine Grunderfahrung in dieser Welt ist, hier gehöre ich nicht hin. Hier kann ich doch nicht zu Hause sein. Das ist doch nicht meine Heimat. Und das ist ein Gefühl, das wir doch gelegentlich zumindest teilen können. Bei uns führt es zu Melancholie und Depression. Beim Gnostiker führt es zu dem positiven Rückschluss, dass er sagt, gut, wenn ich hier nicht zu Hause bin, dann woanders. Woanders, aber auf keinen Fall in dieser Welt. Das ist ein revolutionärer Bruch mit der Weltanschauung der griechischen und römischen Antike. Der Kosmos bedeutet nicht mehr göttliche Ordnung, Schönheit und Vernunft, sondern Chaos, Ekel und Irrsinn. Worum geht es? Nun ja, Herr Doktor, es geht um den kleinen Jehova. Er macht mir Sorgen. Der kleine Jehova, wirklich? Was ist denn mit ihm? Ja, das ist schwer zu erklären. Sie wissen ja das Mutterherz. Also, ich habe den Kosmostest mit ihm gemacht. Da hatten Sie vollkommen recht. Ich bin also zu einem Raumverkäufer gegangen und habe ihm einen dreidimensionalen Kosmos gekauft. 6 Tage lang hat Jehova damit gespielt. Pausenlos. Sehr gut, sehr gut. 6 Tage, 6 ganze Tage. Am 7. Tag hat er ausgeruht. Während er schlief, habe ich einen Blick auf die... Die Welt? Die Welt geworfen. Und? Was haben Sie gesehen, Frau Gott? Na, ich kenne mich damit nicht aus. Schließlich sind Sie der Psychiater. Mein kleiner Jehova schien mit seinem Werk ganz zufrieden zu sein. Es gibt keine Bibelinterpretation, die so ungeheuerlich wäre, als dass die Gnostiker sie nicht unternommen hätten, schrieb der Kirchenvater Irenäus. Hätte der französische Schriftsteller Pierre Gripari nicht im 20., sondern im 2. Jahrhundert gelebt, hätten Kirchenvertreter seine ebenso hörende Erzählung vom kleinen Schöpfergott Jehova verketzert. Das spätantike Christentum bekämpfte vor allem die manichäische Gnosis. Im Gegensatz zu anderen Gnostikern organisierten sich die Manichäer in Gemeinden, hatten einen Textkanon, auf den sie sich bezogen, gründeten eine Kirche mit einer Kirchenhierarchie. Die christliche Kirche fühlte sich durch den Manichäismus bedroht, weil die Boten des Manichäismus erschienen mit dem Anspruch, das wahre, das vollkommene Christentum zu vertreten und die Menschen, die Gläubigen, auf ihre Seite zu ziehen. Mani versichert, die Schriften und die Weisheit von allen früheren Kirchen sind hinzugekommen zu meiner Kirche und haben sich hinzugesellt zu der Weisheit, die ich geoffenbart habe. Der Religionsstifter Mani verkündete, in seine Lehre seien alle anderen Religionen aufgehoben und verlieren damit ihre Existenzberechtigung. Meine lebendigen Schriften, meine Weisheit und mein Wissen sind weit besser als die früheren Religionen. Manis Leben in Stichworten. Geboren wahrscheinlich 216 nach Christus im südlichen Zweistromland, dem heutigen Irak. Kindheit und Jugend, Mitglied einer judenchristlichen Sekte. Im Jahre 240 Aufbau einer eigenen Kirche nach spirituellen Erweckungserlebnissen. Missionsreisen. 241 reist Mani nach Indien. Unterstützung seiner Religion durch einen persischen König bis 273. Nach einem Machtwechsel, Einkerkerung und Hinrichtung im Jahre 277. Wie ein Herrscher, der Rüstung und Kriegsgewand ablegt und ein anderes königliches Kleid anlegt, so legte auch der lichtgesandte Mani die Kriegstracht des Körpers ab, setzte sich in ein Lichtschiff und flog mit den Lichtgöttern hin zur Säule der Herrlichkeit. Der gnostische Manichäismus greift auf Mythologien verschiedener spätantiker Vorder- und zentralasiatischer Kulturen zurück und verbindet sie neu. Mani integrierte die religiösen Vorstellungswelten der Völker, die er missionieren wollte. Deshalb wird der Manichäismus als synkretistische Religion bezeichnet. Werner Sundermann. Synkretismus. Die einfache Antwort ist, der Manichäismus hat Elemente des Christentums, der Gnosis, wobei Gnosis und Christentum nicht unbedingt getrennt werden kann, des Zoroastrismus und des Buddhismus in sich vereint. Jesus wird im Manichäismus als Gesandter des Lichts verstanden, der bereits vor der Erschaffung der Welt im Kampf gegen die Finsternis aktiv war. Mani selbst hat sich für jenen Parakleten gehalten, für jenen Beistand, der im Johannesevangelium angekündigt ist. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren. Anleihen macht Mani auch bei der Lehre Zarathustras, dem Zoroastrismus, der zu Manis Lebzeiten Staatsreligion im heutigen Iran war. Was den Zoroastrismus betrifft, so bin ich der Überzeugung, dass der Zoroastrismus dem Manichäismus den Gedanken des radikalen Dualismus gegeben hat. Diesen Gedanken der selbstständigen, ewigen Existenz einer Welt des Guten und des Bösen nebeneinander, diesen Gedanken hatten in dieser Schärfe die gnostischen Systeme nicht, auch wenn sie eine andere Art von Dualismus entwickelt haben. Immer wird es zwei Welten geben. Niemals besiegt das Licht die Finsternis endgültig. Der Ursprung der Welt beruht auf zwei Wesenheiten. Die eine von ihnen ist Licht und die andere ist Finsternis. Jede von ihnen ist getrennt von der anderen. Darauf gründet sich die alltagssprachliche Bezeichnung manichäisch für ein striktes Gegenüberstellen von Gut und Böse, von Freund und Feind. So wie in unseren Tagen der Begriff Manichäer, Manichäen, ein politisches Schlagwort geworden ist. George W. Bush wurde The Manichaean Politician genannt, weil er die Welt in Schwarz und Weiß aufteilt. Wie in schlichten politischen Ideologien oder in Hollywood-Filmen herrscht im Manichäismus ein ewiger Kampf zwischen Licht und Schatten, Gut und Böse. Bereits vor Entstehung des Kosmos griffen die bösen Mächte die Lichtwelt an. Die Guten schufen daraufhin lichte Wesenheiten und diese wieder andere, zuletzt einen Urmenschen, der seine Söhne den dämonischen Archonten opferte. Diese werden dann von den Guten besiegt und aus ihren Überresten wird der Kosmos geschaffen. Die Welt ist damit ein Gefängnis der finsteren Kräfte mit einem Rest göttlichen Lichts. Der Lichtseite gehört auch die Seele an. Sie muss sich reinigen, um ins Licht einzugehen. Ich werde euch aber auch sagen, wie die Seele in fünf verschiedene Körper wandert. Zuerst wird ein bisschen von ihr gereinigt, dann wandert sie in den Körper eines Hundes, eines Kamels oder eines anderen Lebewesens. Es ist die Annahme geäußert worden, dass die manichäische Seelenwanderungslehre aus dem Buddhismus übernommen sei, dass die manichäische Klosterinstitution aus dem Buddhismus gekommen sei, dass ethische Grundlehren wie etwa das Nichtverletzen gewissermaßen ein Reflex der buddhistischen Ahimsa-Lehre sei, aber diese Möglichkeiten bleiben Hypothesen. Seelenwanderungsglauben gab es auch in Griechenland. Fast zeitgleich mit Buddha lehrte Pythagoras, dass die Seele sich mehrmals reinkarniert. Auch Platon scheint an Seelenwanderung zu glauben. Karl Wolfgang Tröger. Das Innere des Menschen ist nicht materiell, sondern ist ein geistiger, pneumatischer Kern, ein Selbst, ein inneres Wesen, was zur Lichtwelt gehört. Dieses Licht ist im Körper, in der Materie eingeschlossen und der Mensch weiß nichts davon. Er weiß gar nicht, wer er eigentlich ist. Und er weiß auch nicht, wo er herkommt. Und er weiß auch nicht, wo er hingehört. Du warst nicht von hier und deine Wurzel war nicht von der Welt. Du verehre und preise den Ort, aus dem du gekommen bist. Dieser gnostische Text meint den göttlichen Kern, das Licht, die Seele. Nicht das, was der biblische Jehova oder gar der kleine Jehova Pierre Gréparis geschaffen hat. Berichten Sie weiter, Frau Gott. Naja, vom 8. Tag an hat mein kleiner Jehova wieder angefangen, mit seiner Welt zu spielen. Zunächst hat er wenig verändert. Und dann? Dann habe ich nach und nach gespürt, wie er unzufrieden, manchmal sogar wütend wurde. Wie machte sich das bemerkbar? Vorwürfe, Drohungen, Beschimpfungen. Widerliche Gattung, sagte er. Widerliche Gattung. Oder auch Wasser, Wasser, ich werde sie alle ertrinken. Und noch später, tötet sie alle, bis auf den letzten, rottet sie aus. Hm. Kann ich den Kosmos mal sehen? Hier ist er. Ganz nett, wie sich diese Körnchen umeinander herumdrehen. Schauen Sie, hier, Herr Doktor, hier. Hier ist eins bewohnt. Oh ja, ja. Oh, was für ein Gesindel. Sehr widerlich. Herr Doktor? Glücklicherweise handelt es sich nur um Projektionen seines Geistes. Wenn nicht, gäbe es Grund zum Zittern. Es ist schlimm, Herr Doktor, nicht wahr? Mord und Totschlag, Krieg und Vergewaltigung. Was sich Jehova da ausgedacht hat, ist geradezu teuflisch. Das ist aus gnostischer Sicht kein Wunder. Für den manichäischen Gnostiker ist der Mensch von den bösen Mächten der Finsternis erschaffen worden. Das erklärt einiges. Der Mensch wurde von den Dämonen erschaffen, so lehrte Mani es, um das Licht, die Lichtseele, die Lichtsubstanz, die die Mächte der Finsternis gefangen hatten, so lange wie möglich und so fest wie möglich im Kerker der Leiber, im Kerker der Welt festzuhalten. Er ist selbst nichts wert, lediglich ein Mittel zum Zweck, eine Waffe, um die Mächte der Finsternis in Schach zu halten. Aber da der Mensch selber auch Träger der Lichtseele und damit eines göttlichen Funken ist, ist er auch ansprechbar, ist seine Seele erweckbar. Und das ist geschehen durch das erlösende Wort der Gnosis, durch Erkenntnis. Diese Gnosis wurde vermittelt durch immer wieder auftretende Apostel des Lichtes, die im Auftrage der Gottheiten auf Erden erschienen und die Menschen belehrten. Zum Beispiel Jesus, genauer der Glanz Jesus. In den Schriften Manis brachte er bereits Adam Gnosis, also Erkenntnis, genauer die schmerzliche Erkenntnis, dass er in der Finsternis gefangen ist. Adam wurde sehend und weinte und schrie mit lauter Stimme wie ein brüllender Löwe und sprach: Wehe, wehe über den, der meinen Leib gebildet und den, der meine Seele gefesselt hat. Ethik und Lebenspraxis der Manichäer zielt darauf ab, die lichte Seele zu befreien vom finsteren Leib. Der Manichäismus fordert eine Minimalisierung der Lebensbeziehungen, resümiert Hans Jonas. Wer sich auf das Materielle einlässt, stärkt die Kräfte der Finsternis. Von Mani wird Folgendes überliefert: Wer die Hand bewegt, fügt der Luft Schaden zu. Denn die Luft ist die Seele der Menschen, der Tiere, der Vögel, der Fische und Kriechtiere und wenn es sonst noch etwas in der Welt gibt. Ich habe euch ja gesagt, dass dieser Körper nicht zu Gott gehört, sondern dass er Finsternis ist und finster sein muss. Wie kann der Mensch in der Welt leben, ohne sich auf sie einzulassen? Eine Lösung dieses Problems soll die von Mani gegründete Kirche bieten. Die Gemeinde war zweigeteilt. Auf der einen Seite standen die Elekten, die Auserwählten, die Vollkommenen. Auf der anderen Seite stand das manichäische Fußvolk. Die Vollkommenen hatten die Pflicht, die strengen, asketischen Lebensregeln des Manichäismus zu beachten, während die Laien davon dispensiert waren. Aufgabe der Laien ist es gewesen, die Elekten in ihrem heiligmäßigen Leben zu unterstützen und sie zu versorgen, ihnen Almosen zu geben, ihnen Unterkunft zu geben, entweder in ihrem eigenen Haus oder in einem Kloster. Für die Auserwählten galt strengste Askese, keinen Sex, kein Fleisch, keinen Wein. Dafür häufiges Fasten und keinen Kontakt zur Materie durch Arbeit. Die Manichäer glaubten, die Seelen dieser Elekti hätten gute Chancen, postmortem endgültig ins Reich des Lichts einzugehen. Die Laien hingegen müssten sich auf weitere Inkarnationen gefasst machen. Erst dann könnten sich ihre Seelen von den Fesseln des Materiellen befreien. Merkwürdig ist auch die Auffassung, dass die götterähnlichen Auserwählten durch die Verdauung von Gemüse und Obst das darin gebundene Licht befreien. Die Elekti aßen diese Nahrung und durch ihren geheiligten Körper war es möglich, dass im Verlauf der Verdauung die Lichtsubstanz sich trennte von den irdischen Bestandteilen und dass die Lichtsubstanz aus dem Körper der Elekti mit ihren Hymnen und mit ihren Gebeten entwich, nach oben stieg und den Weg des Heils antrat. Im Kosmos und vor allem im Menschen vermischen sich Licht und Finsternis. Die Elekti hatten die Aufgabe, die Seele der Welt und die Seele des Menschen aus den Fängen der Finsternis zu befreien und die ursprüngliche Dualität wiederherzustellen. Der Ruf zu dieser Erlösung ging von den Erlösergestalten der Religionsgeschichte aus, von Buddha, Jesus und Mani. Mani erlitt den Märtyrertod ebenso wie Jesus, den Pierre Gripparis kleiner Jehova in seiner Version der Gnosis sterben ließ. Nun, Dr. Geist? Tja, Frau Gott. Sagen Sie mir alles. Ich werde tapfer sein. Es handelt sich um eine Neurose, nicht wahr? Wie Sie wohl selbst feststellen konnten. Affektive Frustration, Schuldgefühle. Selbstbestrafungswünsche. Wie schrecklich. Vater totgewünscht, Mutter begehrt. Ödipuskomplex. Aber Sie werden ihn heilen, nicht wahr? Ich werde ihn heilen. Aber wie, Herr Doktor? Wie? Ganz einfach. Dieser Kosmos, der schon dazu diente, die affektiven Konflikte Ihres Kindes offenzulegen, wird uns auch durch bewusste Projektion dabei helfen, sie zu lösen. Das versteht man unter Kosmotherapie. Sie machen mir Angst, Doktor. Was haben Sie mit meinem kleinen Jehova vor? Nichts Böses, Frau Gott, da können Sie ganz beruhigt sein. Es ist ganz einfach unumgänglich, dass der kleine Jehova sich bewusst bestraft. Ein für allemal. Nichts ist einfacher als die Kosmotherapie. Der kleine Jehova projiziert sich in den von ihm geschaffenen Jesus, lässt diesen von den Menschen grausam umbringen und hat sich damit ein für allemal genug bestraft für die Erschaffung der Welt. Oder, in der manichäisch-gnostischen Variante, dafür, dass die Mächte des Lichts Kosmos und Mensch schufen, um den Mächten der Finsternis Einhalt zu gebieten. Der kleine Jehova ist jedenfalls geheilt, vergisst die Welt mit seinen ekligen Bewohnern und schläft selig ein. Anders die Manichäer, sie installierten eine Kirchenhierarchie, um die Lichtanteile von Kosmos und Mensch zu erlösen. Ganz oben, wie bei der christlichen Konkurrenz, das Haupt der Kirche, der Nachfolger des Religionsgründers Mani, eine Art Papst. Unter ihm 12 Apostel oder Lehrer, dann die 360 Ältesten. Dieses Amt stand auch Frauen offen. Diese Schicht der Auserwählten sorgte mit Hilfe komplizierter Beichtrituale für die Befolgung des Gebots der Ehrlichkeit, der Mäßigung, der Gewaltfreiheit. Die Elekti interpretierten die Schriften Manis, kopierten sie. Sie unternahmen Missionsreisen, die sie bis ins heutige Spanien, Ägypten und China führten. Die Manichäer wurden von allen Religionen und von allen Staaten stark bekämpft. Von den Staaten jedenfalls aus sozialen Gründen, weil man meinte, eine Religion, die den Menschen sagt, es ist eine Sünde, Nachkommen zu haben, den Boden zu pflügen, Steuern zu zahlen, in den Krieg zu ziehen, zur Jagd zu gehen. Eine solche Religion taucht nichts. Die ist, also verdirbt die Menschen nur. Und die kann man nicht dulden. Der Gnosis-Spezialist Robert Hart resümiert: Der Manichäismus ist die abschließende und konsequente Systematisierung der spätantiken Gnosis in der Form einer universalen Offenbarungsreligion mit missionarischem Charakter. Der religiöse Offenbarungs- und Missionscharakter interessiert Philosophen des 20. und 21. Jahrhunderts weniger. Er erscheint ihnen ebenso lächerlich wie die Erwartung eines besseren Jenseits oder einer glücklichen Zukunft der Menschheit im Diesseits. Vielmehr sympathisieren sie mit dem gnostischen Denken, weil sich in ihm das Gefühl der Fremdheit in der Welt und der Sinnlosigkeit ausdrückt, weil Gnostiker diese Welt weder gesund beten, gesund philosophieren noch revolutionieren wollten und weil Gnostiker gegenüber der Welt skeptisch und distanziert blieben und wenig von ihr erwarteten. In irgendetwas einen Sinn zu suchen, ist weniger eine Sache des Naiven als des Masochisten. Der Philosoph Emil Cioran formuliert es in seinem Buch »Die verfehlte Schöpfung« schonungslos. Was auch geschieht, es wird immer genug Blöde geben, die nichts Besseres wünschen, als sich fortzupflanzen. Und was bleibt übrig vom gnostischen Denken? Dr. Thomas Macho. Es bleibt übrig ein großes religiöses, literarisches, bildnerisches Repertoire von Zitaten, die nicht mehr systemfähig sind, aber uns manchmal helfen, eine gewisse Distanz, entweder erlitten oder gewollt, gegenüber der Welt einzunehmen und zu wahren. Auch dort, wo diese Distanzierung jetzt zu keiner Glücksperspektive führt, aber sie macht manchmal das Leben etwas leichter und ermöglicht eine Antwort auf die Restfrage, die aus der Theodizee übrig geblieben ist und die ja immer noch nach dem Grund von Übel und Leid ein bisschen zu forschen versucht. Herzlichen Dank, Doktor. Ich bin ja so froh, dass Sie meinem kleinen Jehova helfen konnten. Hier, Ihr Scheck. Ich habe mir erlaubt, Ihr Honorar ein wenig aufzustocken. Oh, wie großzügig. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Und noch einmal, besten Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen, Frau Gott. Dr. Geist, entschuldigen Sie, ich vergaß zu fragen. Der Kosmos des Kleinen, was soll damit werden? Die Welt? Sie ist zu nichts mehr Nutze. Schmeißen Sie sie weg. Der Böse dem Jörg. Radikale Weltverneinung im gnostischen Manichäismus. In der Reihe Schauplatz brachten wir eine Sendung von Rolf Kanzen.